Deutschlandfunk. Nachtradio. Willkommen zum Soundcheck. Das Thema heute: Big Band Ära aus dem Sampler. Electro Swing. Am Mikrofon begrüßt Sie Thomas Elbern. Jazz. Do up and down Park Avenue on that famous thoroughfare with the muses in the air, high hats and arrow collars, white spats, lots of dollars, spending every dime for a wonderful time. Now if you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, putting on its. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits, putting on fits. Dressed up like a $1 million trooper, trying hard to look like Gary Cooper. Super duper, come let's mix. We're Rockefellers, walk with sticks or umbrellas in their mitts, putting on the Ritz. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, putting on the Ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits, putting on the Ritz. Up like a $1 million trooper, trying mighty hard to look like Super Duper. Mr. Cooper, come let's mix. We're Rockefellers, walk with sticks or umbrellas in their mitts, putting on the Ritz. Fred Astaire aus dem Computer neu zusammengesetzt und beschwingt. Das war ein Club de Belugas, einer der führenden deutschen New Jazz Projekte, eher im Ausland als hierzulande bekannt. Auf unzähligen Samplern finden sich Stücke und Remixe der Band, sowie gerade von dem Sampler The Art of Electro Swing, von dem wir die Club de Belugas Version von Putting on the Ritz von Fred Astaire hörten. Seit Musik am Computer produziert wird, gibt es Mikrotrends. Trends, in denen ein konkreter Stil, eine konkrete Idee verfolgt wird. Und um solch einen Mikrotrend geht es im heutigen Soundcheck, das Ding mit dem Elektro-Swing, die Big Band-Ära aus dem Sampler. Wie man den Swing mit aktueller Clubmusik verbindet, das hat das australische Duo Yolanda Be Cool and D-Cup in 2010 vorgemacht und landete mit We No Speak Americano in vielen Ländern einen Nummer-1-Hit. Das Stück basiert auf einem Song von Renato Carosone aus dem Jahr 1956 und wurde so aufgepeppt, dass es international einschlug wie die Bombe. Man kam einfach nicht daran vorbei. Chita va bene, si tu la parla mi è americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in cave di I love you, papà l'americano. Chita va bene, si tu la parla mi è americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in cave di I love you, papà l'americano. We is like a phone without a function, like a car without a gear, I fear. Our relationship is based on wrong intention, sadness without tears. Like breadcrumbs on my pillow is like hunting in the zoo, deja vu. Our relationship is on the road to the absurd, like Mally without boo, Waterloo. Of the door. It won't work without L. It won't work without O. It won't work without B. It won't work without E. It won't work without love. It won't work without love. It won't work without elektroorganisch oder audioelastisch. Für die Musik des Heidelberger Soundtüftlers Pitt Baumgartner gibt es viele Bezeichnungen. Was als Studioprojekt begann, ist längst zu einer kompletten Band gewachsen, die international gefragt ist. Die Rede ist von D-Faz, deren aktuelles Album Audioelastik in diesem Jahr erschien. Und kaum eine andere deutsche Formation schafft eine solch organische Verbindung zwischen Soul, Jazz und Elektronik und natürlich auch Elektroswing, aber mit einem ganz eigenen Touch. Wir hörten den Song Our Relationship. Tape 5 ist eine multinationale Formation aus Essen, die sich ziemlich gewitzt in den Elektro-Swing-Himmel befördert haben. Lässig, old-fashioned Videos, jazzige Klänge, die diese Formation im Schlaf beherrschen, werden im Computer zum Swing gebracht und prompt findet man Tape 5 auf fast allen einschlägigen Elektro-Swing-Compilations. Es klingt ein wenig wie der Swing aus den 30ern, aber nur auf das erste Ohr. Hören wir Tape 5 vom Sampler Electro Swing Volume 3 mit Madame Coquette. Was elastic. So viel steht fest, der Sound der 20er, 30er und 40er Jahre feiert ein Comeback. Nur heute kommt die Musik aus dem Computer, aber sie baut auf Feeling und Original-Samples, beispielsweise der 30er Jahre, auf, die wiederum auf alten Shellac-Platten den Weg in die Moderne gefunden haben. Ob Jazz, Big Band oder Swing, ein Mikrotrend hat sich aufgetan und hat in Deutschland eine First Lady. Die nennt sich Alice Francis, stammt aus Köln und hat mit ihrem Debüt St. James Ballroom ein Electro-Swing Ass aus dem Ärmel geschüttelt. Hören wir Alice Francis mit Shoot Him Down. Oh, no. This man is a ticket for a ghost train. I believe what he said, but I never do it once again. Shoot him. Oh, I got nothing but a heartache, and I my heart let loose. Baby, boo, don't wait for me. My kiss will hit you dangerously. Night for night, I cried and said, to myself, he's there for me. Honestly, I don't believe he is nothing but a joke. I choke him. Want to maltreat him. I want to squeeze him. Die Sängerin Nadea Miranda stammt eigentlich aus Australien, hat sich aber in Paris niedergelassen, wo sie als Sängerin von Nouvelle Vague auch so etwas wie eine Heimat gefunden hat. Die Musik von Nadea ist vielseitig, geht mit ihrer ersten Solo-Single in den Bereich des Electro-Swing. Hören wir den Song Odile. Der Österreicher Markus Fürrieder mit Künstlernamen Parov Stella ist Chef des Etage Noir Plattenlabels, das sich auf die Schnittstelle zwischen Jazz und Clubmusik spezialisiert hat. Seine aktuelle Doppel-CD The Princess ist wieder voll mit kaffeehaustauglichen Grooves und sorgt für entspanntes, leicht melancholisches Flair. Parov Stella ist einer der Hauptprotagonisten, wenn es um Electro-Swing geht. Hören wir Parov Stella mit dem Stück All Night. Eine der Hochburgen des Electro Swing ist tatsächlich Wien. Nicht nur Parov Stelar stammt von dort, sondern auch der Musiker und Produzent Waldeck. Der hat lange vor dem Electro Swing Hype schon 2007 mit dem Album Ballroom Stories neue Akzente gesetzt. Er entführt doch den Hörer in die musikalische Welt der Tanzsalons der 20er und 30er Jahre, die er allerdings in die digitale Ära transferiert und mit aktuellen Beats unterlegt. Hören wir den Song Memory. Der Sänger und Pianist Nat King Cole war einer der frühen Größen der amerikanischen Blues- und Swing-Szene. Sein erster Hit ging zurück auf das Jahr 1943 und Cole war einer der ersten Afroamerikaner in den USA, der eine eigene Fernsehshow präsentierte. Der bekannte Sänger mit der seidigen Stimme verstarb im Februar 1965 mit nur 45 Jahren. Moderner Studio Technik sei Dank erschien vor einiger Zeit das Album Regenerations. Hier haben Musiker aus unterschiedlichen Bereichen die Originaltonspuren von Cole-Hits zum Remixen und Neuarrangieren bekommen. Im Team sind die Bob Marley-Söhne Steven und Damien, die Hip-Hop-Band The Roots und vor allem CeeLo, der markante Sänger von Gnarls Barkley. Der hat sich beim Neuarrangement des King Cole-Hits Lush Life selbst mit dem Singen zurückgehalten, aber eine ziemlich tolle Interpretation des Songs abgeliefert. Hören wir Nat King Cole mit Lush Life von Regeneration im Mix von CeeLo. I was wrong. Das Duo Goldfish stammt aus dem südafrikanischen Kapstadt und besteht aus zwei Musikstudenten, die ihr Debüt quasi im Schlafzimmer produziert haben. Ihre erste CD ist in diesem Jahr erschienen und die klingt wie eine Art Best-of aller angesagter Stile der aktuellen Dance-Szene. House, Electro-Swing, aber auch afrikanische Elemente. Goldfish sind nun auch in Europa angekommen. Und was den Electro-Swing angeht, so ist er dank Goldfish ein internationales Phänomen. Hören wir Woman is a Devil. You've got one chance, I'm a sucker for a Bebo Best ist ein brasilianischer Vollblutmusiker, der als Komponist für Filme, Studiomusiker oder Bandmitglieder an über 90 Alben mitgewirkt hat. Sein Bebo Best and the Super Lounge Orchestra ist ein internationales Projekt, das sich auch sehr gut auf dem Terrain des Electro-Swing bewegen kann. Hören wir vom Album Saronno on the Rocks den Song Sing, Sing, Sing. Start to sing like body bound. Oh, now you're singing with a swing. Der französische Soundtüftler und Produzent Minimatic ist auch unter Namen wie Boogalux, Brother Moulinex, Monsieur Sonoton, Raymond Tempi bekannt, und er stand schon auf einer Bühne mit Senior Coconut, Mo Horizons und vielen anderen Namen des Genres und produziert seit Jahren eigene Tracks. Seine Stärke sind die Neubearbeitungen alter Klassiker, wie beispielsweise der des amerikanischen Bandleaders Artie Shaw aus den 30er Jahren. Minimatic hat sich dessen Song Pro Shy vorgeknöpft und der feiert damit eine Art Wiederauferstehung. Elektro-Swing und kein Ende. Hören wir bis zu den Nachrichten noch Mr. Scruff und Get a Move On. Gleich gibt's eine weitere Stunde Soundcheck.